Soweit Tarek Amir über Timeline von Facebook. Und im Studio ist nun der Journalist Sascha Adamek. Er ist Autor des Buchs Die Facebook-Falle. Tag, Herr Adamek, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag. Wir haben es gerade gehört, Timeline ist ja sozusagen so eine Art digitaler Lebenslauf für meine Freunde auf Facebook. Was ist das qualitativ Neue an diesem neuen Facebook? Das qualitativ Neue ist, dass ich bislang natürlich in Echtzeit mir Seiten angucken konnte von Freunden, ohne systematisch in deren Vergangenheit wühlen zu können. Und man muss ja wissen, dass viele auf Facebook sind, um zu spyen, zu spionieren in dem Leben anderer. Das ist eine hohe Motivation vieler Facebook-Nutzer. Und das ist natürlich jetzt viel einfacher, weil ich systematisch in den Lebensläufen graben kann, quasi wie jemand, der sein Tagebuch offen liegen lässt. Und bislang konnte ich eine Seite lesen, jetzt kann ich quasi systematisch das gesamte Tagebuch durchscannen. Oder auch Poesiealbum, wenn man an unsere Schulzeit zurückdenkt. Da werden einfach mal alle Interessen, intime Ereignisse, Erlebnisse niedergelegt. Und je nachdem, wie offen ich das lasse, ermöglicht es, ein Profil von mir zu erstellen, was in der Zeit Achse liegt und nicht nur meine aktuellen Echtzeitinteressen widerspiegelt. Also heute liebe ich die und die Band und vor 3 Jahren habe ich aber eine ganz andere geliebt. Aber diese Neuerungen gehen ja noch weiter als jetzt diese Timeline, die Mark Zuckerberg vorgestellt hat. Da entscheidet man ja noch selbst, was man da einstellt. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird es so eine, ja, wie soll ich sagen, so ein Feature geben, dass sozusagen alles automatisch auf Facebook gespeichert wird, was ich digital unternehme. Ja, Facebook bietet das nicht selbst an, beruft sich mal wieder darauf, nur eine Plattform zu sein. Das ist sehr geschickt, weil sie sich ja in zahlreichen datenschutzrechtlichen Auseinandersetzungen befinden, weltweit, vor allem auch in Deutschland und in Europa. Aber es wird Apps geben auf den Smartphones. Das ist ja auch die Zukunft, dass wir quasi kommunizieren über Telefone im Internet. Und die bieten halt die Möglichkeit, zum Beispiel, ich sehe mir ein Video an und es wird automatisch meinen Freunden auf Facebook gemeldet, er guckt sich das Video an, sie können sich zuschalten, das heißt, ich werde permanent von meinen Freunden, aber natürlich auch von der Plattform verfolgt und bin schlicht nicht mehr allein. Das ist auch die Vision, die dahinter steht, dass wir uns so sehr vernetzen, dass insgesamt eine für alle offenstehende Identität entsteht, an der auch alle teilhaben können. Für Menschen, die es mit dem Datenschutz und der Privatsphäre ernst nehmen, zu denen ich übrigens gehöre, ist das natürlich erschreckend, eine erschreckende Vision, denn wir wissen noch nicht, wie sich das ausbreitet. Alle bisherigen Facebook-Applikationen haben sich rasend schnell im Internet ausgebreitet, weil es natürlich für beide Seiten eine Win-Win-Situation bedeutet. Facebook gewinnt dadurch mehr Erkenntnisse. Auf der anderen Seite die Partner gewinnen eine Plattform mit 800 Milliarden Menschen, die sozusagen dort unterwegs sind und damit auch erreichbar werden, auch für die werbetreibende Wirtschaft. Ich versuche das jetzt mal zusammenzudenken. Also wir haben einmal dieses Timeline, also sozusagen, wer bin ich in so meine Vorlieben, was habe ich so unternommen? Dann haben wir dieses System, was also allen beteiligt, welches Video ich mir gerade ansehe, welche Musik ich gerade höre oder welchen Artikel ich gerade lese, auf Spiegel Online oder die Radio Kultur, was auch immer. Und dazu nehmen wir mal an, dann noch diese praktischen Ortungsdienste der Handys, die dann auch immer noch mitteilen, wo ich bin. Und das alles wird gespeichert. Das ist ja, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Man muss wissen, selbst wenn ich eingebe, nur ich soll das sozusagen sehen, dass diese Einstellungsmöglichkeit gibt es bei Facebook, ist natürlich Facebook in der Lage, alle unsere Wege zu verfolgen. Übrigens auch die von Nicht-Facebook-Mitgliedern, möglicherweise, wenn sie auf eine Seite gehen, die mit Facebook verbunden ist, weil dann Cookies gesetzt werden auf den Rechnern. Das ist auch das, was Datenschützer nach wie vor in einem aktuellen Verfahren in Deutschland verfolgen, wo Facebook nach wie vor behauptet, dieses Tracking, so heißt das Verfahren, nicht zu praktizieren, aber sie haben einen Beweis bislang nicht vorgelegt. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass alle unsere Spuren im Netz verfolgt werden, aber natürlich auf der anderen Seite wir auch zahlreiche Spuren aktiv hinterlassen, die, in, wenn man dem Glauben schenken darf, niemals gelöscht werden. Das muss man sich vorstellen. Im analogen Leben gibt es den Selbstmord, im digitalen Leben soll es den nicht mehr geben. Es soll auch nicht mehr möglich sein, Geheimnisse zu bewahren und letztendlich seine eigene Identität auch nach außen hin mitzubestimmen, selbst zu bestimmen. Das neue Facebook ist mein Thema im Gespräch mit Sascha Adamek hier im Deutschlandradio Kultur. Herr Adamek, nun könnte man ja sagen, ja Gott, also, aber das ist doch alles jetzt nicht so entscheidend. Ja, also dann wissen eben meine Freunde, es wissen ja nicht alle, also die ich jetzt dazu lasse auf Facebook, welche Musik ich gerne höre. Also wo ist jetzt der Punkt, wo Sie sagen, da wird es wirklich bedrohlich? Ja, bedrohlich wird es einfach dadurch, dass ich habe zum Beispiel für das Buch recherchiert mit einem Ermittler, der hat sich angeguckt, jetzt nicht im Bereich Arbeitnehmer, wo es auch gemacht wird, sondern im Bereich höherer Manager, von Konzernen, von Banken. In dem Fall ging es um eine international operierende Bank und er hat dessen Vita durchforstet im Netz und hat dann festgestellt, ein 25-seitiges Exposé fertiggestellt für den zukünftigen Arbeitgeber. Und darin stand dann beispielsweise seine Privatadresse, wo er Urlaub macht. Es waren YouTube-Filme mit seinen Enkeln. All das vertrug sich nicht mit der Seriosität und Diskretion einer Bank. Dieser Mann hätte beinahe seinen Job nicht erhalten. Am Schluss hat es dann doch geklappt. Er wurde darauf hingewiesen, dass einfach seine Familie digitale Spuren auch zu löschen hat, was unglaublich viel Geld kostet heutzutage und was zum Beispiel bei Timeline dann nicht mehr möglich wäre. Auf der anderen Seite haben wir demokratische Bewegungen in Diktaturen, die auch auf Facebook agieren. All das kann abgehört werden. Es gibt Fake-Accounts von Geheimdiensten. Das gab es im Iran, das gab es in Tunesien, wo systematisch Regierungsgegner sozusagen weggefischt wurden im Netz und dann letztendlich auch ein Material entstand, mit dem man sie bedrohen und inhaftieren konnte. Also Fake-Accounts, also gefälschte sozusagen Profile, richtig, als wenn ich jetzt auch ein Freund der Oppositionsbewegung genau, ein wäre. Geheimdienst tut so, als sei es eine oppositionelle Seite und ein Profil und lockt Menschen an, die darauf hineinfallen und schon ist es passiert. Das heißt, wir haben es einfach mit einer Plattform zu tun, von der ich auch kritisiere, dass sie allein im Netz sein will. Sie will das Fenster zum Netz werden, sie will das Internet übernehmen. Man muss ja überlegen, es ist jetzt schon mit 800 Millionen Usern die Hälfte aller weltweiten Internetnutzer ist auf Facebook. Und das bietet einfach eine Monopolkraft, die man, glaube ich, mit der Freiheit und der Vielfalt des Internets nicht mehr vereinbaren kann. Kommen wir nochmal zu dem ersten Beispiel, was Sie genannt haben. Mir scheint ja dahinter zu stecken, es ist ja logisch, dass sich dieser Mann mit seinen Enkeln im Urlaub anders verhält, als wenn er sozusagen Filialleiter einer Bank ist. Also man gibt ja immer verschiedene Seiten von sich preis, verschiedene Charakterzüge auch. Also ja, wenn ich auf Arbeit bin, dann spreche ich ja nicht dieselbe Sprache wie mit meinen Kindern zu Hause. Und das scheint aber durch Facebook sozusagen, werden wir ein einziger gläserner Mensch für alle. Ja, das derselbe. Ist, also man muss ja sagen, Mark Zuckerberg ist sicherlich zuallererst technikverliebt, so wie seine Mitstreiter auch, und fasziniert von dieser Technologie. Sie entwickeln aber eine Identitätstheorie, die hat er auch selbst einmal in einem Interview genannt, die Theorie von der einen Identität. Es wird propagiert, dass wir im Grunde nichts zu verbergen haben, nichts verbergen sollen und im Netz natürlich alle unsere Handlungen auch aus dem analogen Leben sich widerspiegeln und dadurch die Welt offener wird, sie wird besser, das ist das, was Zuckerberg sagt. Ich selbst habe da enorme Zweifel, weil mir halt doch viele Menschen begegnet sind, die damit auf die Nase gefallen sind, weil es eben tatsächlich so ist, dass wir natürlich mit Arbeitgebern anders reden als mit unserer Frau oder unserem Lebenspartner oder mit unseren Kindern und Kommunikation eben vielfältig ist. Und dazu gehört auch, dass wir uns Geheimnisse bewahren können, je nachdem, mit wem wir es gerade zu tun haben. All das wird über Bord geschmissen. Wir werden quasi allumfassend umstellt von dieser Kommunikationsplattform, die damit auch ihre Rolle verlässt, finde ich, einfach nur eine Plattform zu sein. Sie wird eine Lebenswelt. Zuckerberg hat ja auch nicht umsonst gesagt, er möchte, dass die Menschen sich dort zu Hause fühlen, dass sie stolz darauf sind, sich in Timeline zu Hause zu fühlen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon, klingt überheblich, aber ist aus meiner Sicht realistisch, wenn man sich die Nutzerzahlen ansieht. Das neue Facebook, das war Sascha Adamek, der Autor des Buchs Die Facebook-Falle. Ich danke Ihnen für den Besuch hier im Studio, Herr Adamek. Gerne. Deutsch.